Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen, das heißt seit 1 Uhr. Jetzt seid ihr auch am Zug, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Meine übliche Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht jetzt weiter mit Markus und er ist 17. Hallo? Markus, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du gehst bitte ganz nah ans Telefon, an den Hörer. Ja, bin ich. Ja. Dein Thema? Mein Thema, ja. Im Sommer ist ein Freund von mir ums Leben gekommen, bei einer Band. Oh, das, da haben wir einen ganz heftigen Knacker in der Leitung. Ja? Halt mal bitte den Hörer auch ganz still. Ich vermute, dass da irgendwas Wackelkontakt ist. Ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. Im Sommer ist... Also ist ein Freund umgekommen, weil einer an der Brandstiftung begangen hat. Ein Freund ist umgekommen, weil jemand anderes eine Brandstiftung begangen hat. Genau. Beschreib doch mal, was da genau vorgefallen ist. Ja, ich habe einen Freund halt, kann man sagen, überredet, in unsere selbstgebaute Hütte zu gehen. Im Sommer, wollten halt da übernachten. Und kann man sagen, ich bin mal angeln dann gegangen, ich hatte eine Angelrute mit am Rhein unten. Und ich kam dann so 2 Stunden später wieder, und dann hörte ich die Feuerwehrsirene, bin natürlich gleich hingerannt. Und was war halt? Da habe ich erst mal gefragt, was ist passiert, der Brand und so weiter. Was brannte denn dann? Ja, also die Hütte, wo wir es jetzt gebaut haben, ist abgebrannt. Markus, ich muss mal eben meine Regie fragen, ob wir mit der Leitung zurande kommen. Es knackt ja doch sehr heftig, oder ob wir nochmal neu anwählen. Ja, Markus, pass mal auf, wir machen das so, dann ist es nicht so nervig zum Zuhören oder nicht so schwierig zum Zuhören. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt weiter mit Yvonne und Yvonne ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Yvonne, schönen guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Ja, eigentlich so Selbsthass in einer gewissen Richtung. Ja. Und zwar ging das los, so mit 14 oder so, jedes Mal, wenn ich Stress hatte, halt dieser Beziehungsstress, der Kinderkram, so mit Scherben im Jugendheim Arme aufschneiden. Da war es vielleicht irgendwie so ein Hilferuf, ich habe dann gezeigt, du, so... Du warst im Jugendheim? Ja. Wie lange? Ja, halt freitagsabends war das, als ich noch kleiner war. Ja, da war das halt mehr so ein Hilferuf, halt, dass die Leute halt sehen, der geht es nicht gut und mein Gott, und alle haben sich um mich gekümmert. Und irgendwann habe ich auch damit aufgehört und inzwischen ist das wirklich, wenn mir die Probleme so dermaßen bis oben steigen, dann ziehe ich mich zurück und dann trinke ich ein paar Flaschen und dann geht das wieder los. Aber ich will nicht, dass es einer sieht. Also ich schneide mir dann die Arme wieder auf und verstecke das dann wochenlang, damit keiner die Narben sieht. Meine Frage gerade war ein bisschen missverständlich. Die hatte den Hintergrund, ob du bei deinen Eltern aufgewachsen bist oder auch in einem Heim aufgewachsen bist. Nee, das war so eine Art Disco halt. Ach, Disco. So ein Jugendzentrum eher sowas. Genau, wo am Wochenende halt dann diese Musik... Also du bist bei den Eltern aufgewachsen? Ja, ganz normal. Also ein normales Elternhaus. Und wie oft kommt denn das jetzt vor, dass du das machst? In der Regel? Man kann es echt noch sagen, also wirklich so alle 4 Monate kann man schon fast sagen, dass es der Rhythmus ist. Beschreib mal deine Arme, wie die aussehen mittlerweile schon. Oh, furchtbar. Also nur der linke, weil ich bin Rechtshänder und ich habe den linken Arm von oben bis unten, quer, gerade, alles. Also irgendwie so, das sind also ganz tiefe Wunden, die du dir zufügst. Ja, also ich ritze wirklich dann mit den Scherben immer weiter in eine Kerbe rein. Warum eigentlich immer Scherben? Weil ich mir meistens dann an der Tankstelle oder so, ich fahre dann zu der Tankstelle, hole mir so ein paar Flaschen Bier und dann irgendwo ins Feld und dann zerschlage ich die halt, wenn ich die ausgetrunken habe. Dann suche ich dann halt eine Scherbe, die besonders schön aussieht. Ach, du machst das dann auch draußen alleine? Auf einem Feld? Ja, alleine. Auf einem Feld, ja, alleine ist klar. Aber draußen auf einem Feld? Ja, ich lege dann irgendeine traurige CD ein und dann versinke ich so tierisch in Selbstmitleid. Wie draußen auf dem Feld? Legst du eine CD ein? Ja, im Auto. Im Auto. Im Auto. Also ich stelle mich irgendwo ganz abseits hin, wo nie einer vorbeikommen würde. Also es geht immer so bis an die Grenzen. Das heißt, der Arm ist dann richtig blutig. Ja, also das läuft. Wie groß sind die Wunden? Kannst du das zentimetermäßig ungefähr? 6 Zentimeter. Also so um die Kante. So, dann hast du es gemacht, dann läuft das Blut und was passiert danach? Dann beruhige ich mich. Dann ist das auf einmal, ist wie so ein Flash. Und dann ist das wieder okay. Und dann geht das dann los mit der Versteckerei, dann Bänder um die Arme. Das heißt, im Sommer hast du immer ein großes Problem. Ja, also ich habe jede Menge Lederriemchen, die ich mir dann rumgeknotet habe. Hast du irgendeine Idee, welche Ursache das haben könnte? Nee, eben nicht. Überhaupt nicht, ne? Weil ich auch so, glaube ich, kein labiler Mensch bin. Du warst deshalb auch noch bei keinem Psychologen. Nein, nur wegen Schlafstörung. Nur wegen Schlafstörung. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich ein Fall für einen Psychologen ist, Yvonne. Und ich würde dir gerne anbieten, dass du jetzt gleich erstmal mit meiner Psychologin, mit der Elke, sprichst. Und die kann dir vielleicht dann noch ein paar Tipps geben, wie du weiter vorgehen solltest in diesem Fall. Okay. So, was wir machen, du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Ist okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Yvonne. So, jetzt nehmen wir nochmal den... Kann ich den Markus denn haben? Frage in die Regie. Dann, das geht noch nicht, dann nehme ich jetzt den Armin und Armin ist 44 Jahre alt. Richtig, ja. Hallo Armin. Schönen guten Abend, Domian. Ich habe als Thema humanes Sterben und zwar ist meine Mutter vor etlichen Jahren verstorben und sie kam ins Krankenhaus und war starke Raucherin und hat so 3 bis 4 Packungen am Tag geraucht und dementsprechend klappte der Sauerstoffaustausch zwischen Lunge und Blutgefäßen nicht mehr. Mhm. Und am Heiligabend wurde dann meinem Vater mitgeteilt, dass also seine Frau also keine Überlebenschance hat mit dieser Prognose. Mhm. Und am ersten Weihnachtstag wollten wir sie dann besuchen und kamen dann gar nicht in das Zimmer rein. Und meine Tante kam dann raus und sagte, also meine Mutter hätte wohl einen Herzstillstand gehabt und jetzt wäre die Ärztin drin. Und also sie war dann quasi tot und die Ärztin hat sie dann zurück ins Leben geholt und hat also eine Herzmassage gemacht, hat ihr dann die Rippen gebrochen und hat dann auch geklappt. Sie ist dann wieder zurückgekommen und musste dann 7 Tage lang bis Silvester dann noch leiden. Und war sie bei Bewusstsein auch? Ja, teilweise ja. Also man kann sagen, bis kurz vorm Sterben war sie noch bei Bewusstsein und hat also schwer Atemnot gehabt und Schmerzen hat. Ja, und ein ganz schlimmes Beispiel war da, dass sie also, sie war vorher auf Intensiv gewesen und war künstlich beatmet worden und kriegte dann ganz schwer Luft und hatte also diese wirklich Todesangst und diese Atemnot und dann ist mein Vater losgegangen, wollte irgendjemanden holen, der dann was absaugt, eben den Schleim absaugt und dann war da wohl verständlicherweise ein jüngerer Patient mit einem Herzinfarkt eingeliefert worden und da wurde ihm ganz knallhart gesagt, ja, um ihre Frau können wir uns jetzt nicht kümmern, wir haben dann jüngeren Patienten, den müssen wir zurückholen. Ich meine, alles wäre nicht notwendig gewesen, wenn eben diese Herzmassage nicht passiert wäre. Ja. Ne? Wie alt war deine Mutter? Die war 68, 69. 68, ist auch noch nicht so alt. War noch nicht so alt, aber aufgrund ihres starken Zigarettenkonsums war eben die Prognose ins Haus. Es war keine Chance da. Und ich finde es unverantwortlich, wenn also sowas vom Chefarzt gesagt wird und dann eine Assistenzärztin, ich weiß nicht aus welchen Gründen, vielleicht aus Übung, um das mal zu machen, dahin geht und solch eine Frau, die schon quasi tot ist, dann zurückholt ins Leben. Und das Schlimme ist, dass dieses ja gar nicht vorher mit den Angehörigen abgesprochen wird, ne? Abgeklärt Nein, wird. Wir hatten ja keine Chance, wir durften ja gar nicht ins Zimmer ran. Die Ärztin war sogar sehr überrascht, als ich sie darauf angesprochen hat, dass das also unmenschlich ist, was sie da gemacht hat. Wahrscheinlich war sie noch pikiert und sauer, ne? Ja, richtig, genau, ja. Sie fühlte sich also in ihrer ärztlichen Würde da wohl schwer beleidigt. Wie hat sie es denn begründet, dass sie es gemacht hat? An sich gar nicht. Sie hat das überhaupt nicht weiter begründet, sondern ist auf meine Vorwürfe gar nicht eingegangen, sondern ist einfach davon ausgegangen, dass wir doch froh sein sollten, dass wir jetzt wieder leben. Also deine Überlegung ist, dass deine Mutter weniger hätte leiden müssen, da es im Prinzip klar war, dass sie sterben wird. Richtig, genau. Diese 7 Tage mit Todesangst und wirklich Schmerzen, die sie hat, die hätten wir erspart bleiben können. Also, wenn ich solche Geschichten höre, habe ich auch immer unendliche Angst, selbst in eine solche Situation zu geraten oder dass Angehörige von mir in eine solche Situation geraten, weil man eben so machtlos ist. Ne? Eben, und ich meine auch, dass das bei der ärztlichen Ausbildung irgendwo mal auch den Ärzten beigebracht werden müsste, dass eben Leben und Sterben zusammengehört. Das ist also, ich habe schon in meinem Leben so viele tölpelhafte Ärzte kennengelernt, die von Psychologie und Sensibilität überhaupt keine Ahnung haben, die vielleicht ihr Handwerk können oder das nicht mal, geschweige denn, dass sie, ich habe auch sehr gute kennengelernt, wir wollen das nicht über einen Kampf werden. Ja, aber sie haben halt in einer gewissen Situation sehr viel Macht und diese Macht kann halt sehr üble Folgen für Menschen, für Betroffene haben. Hat deine Mutter sich dann auch noch äußern können? Ja, sicher. Sie war also nach dieser Wiederbelebung auch klar bei Bewusstsein und hat sich äußern können und sie hat auch klar reflektieren können, dass also sie sterben muss. Ne? Ist ihr klar? Wusste sie, warum sie nun nochmal lebt? Nein, das wusste sie nicht. Das hat sie nicht mehr so mitbekommen. Mhm. Dass sie also tot war und wieder zurückgeholt worden ist, also das war ihr nicht klar. Mhm. Ich wohnte 300 Kilometer weg, ich musste dann also, weil ich selber auch im Krankenhaus zu der Zeit gearbeitet hatte, musste ich dann also dann weg und habe mich dann von meiner Mutter verabschiedet und habe gehofft, dass er dann also wirklich also bald und schnell ohne weiter zu leiden sterben kann. Du arbeitest selbst in einem Krankenhaus? Ich habe selber gearbeitet. Was bist du? Ich bin 44. Nee, ich meine, was du vom Beruf bist. Ich bin medizinisch-technischer Angestellter. Ah ja, kannst das also dann noch besser beurteilen als ein Laie? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das kann jeder beurteilen. Wenn gesagt wird, da muss jemand sterben und der wird wieder zurückgeholt, da braucht man keine medizinische Ausbildung oder so. Ja, stimmt, ja, natürlich, ja. Also man kann nur hoffen, dass sowas so selten wie möglich passiert, ne? Was passiert jeden Tag? Oder dass Angehörige wirklich, was wir uns damals überlegt haben, dann wirklich gerichtliche Schritte einleiten, dass sowas also auch mal an die Öffentlichkeit kommt. Ja, ist das überhaupt möglich? Denn der Arzt ist ja nur verpflichtet, das Leben zu retten und alles Mögliche zu unternehmen. Ich glaube, dass man da sehr ins Leere läuft. Ne? Ja, ist das wirklich so, wenn ich weiß es nicht. Keine Überlebenschance hat und das Leben so verlängert wird, das sind doch Schmerzen. Ich meine, da müsste demjenigen dann auch in Anführungsstrichen Schmerzensgeld gezahlt werden. Also das ist ein ganz heikles Gebiet, sowohl ethisch als auch juristisch. Richtig, genau, ja, das stimmt. Ja. Und wir haben das jetzt auch hier nur anreißen können. Ja, richtig, aber du hast jetzt im Prinzip deine Geschichte erzählt und das richtig. Reicht dann ja auch aus, wenn das auch trifft dich. Das wollte ich auch zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss, Armin, tschüss. 1.33 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 37 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute sind wir ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Ein paar Sätze noch zur gestrigen Sendung. Wir hatten gestern Ursula hier in der Sendung, die, sofern ihr dabei wart, ihr werdet euch erinnern, sehr, sehr, sehr verzweifelt war, weil sie 8000 Mark verloren hatte und sie unglaubliche Angst vor ihrem Mann hatte, der am Wochenende von der Montage zurückkommt. Sie hat Angst, dass sie geschlagen wird von ihm und sie war völlig verzweifelt. Also, neuester Stand der Dinge ist, dass Ursula mit ihrem Sohn in England Kontakt aufgenommen hat. Und sie hat dem Sohn das alles erzählt, der wusste ja gar nicht Bescheid, auch in welcher Notlage die Mutter sich befindet. Es sieht ja so aus, dass der Sohn diese Woche noch nach Deutschland kommt zu der Mutter und sich dieser ganzen Sache annimmt. Wir haben vorhin mit Ursula nochmal gesprochen und sind doch ziemlich beruhigt und sie war auch beruhigt und hat jetzt Hoffnung, dass sie vielleicht sogar aus diesem Haushalt mit Hilfe des Sohnes herauskommt. Das nur mal für euch auch noch als Feedback zur gestrigen Sendung. Jetzt ist der Ralf dran und Ralf ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Ralf. Ich muss erst mal sagen, ein Lob an dein Team, dass die noch an mich gedacht haben. Ja. Ich war gestern um 5 vor 2 noch in deiner Leitung. Ja. Nur da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Mhm. Und heute habe ich so gegen, ja, kurz bei einen Anruf gekriegt und haben mich gefragt, ob ich noch mit dir sprechen möchte. So sind meine Leute. Und jetzt muss ich mich erstmal bei deinem Programmdirektor beschweren. Warum? So, weil sie die Sendezeit geklaut haben. Ja, das ist eine Sauerei hoch 3. Ja, das passiert leider manchmal. So, bevor ich zu meinem Thema komme, mhm. Du hast einmal über dein Buch gesprochen, ja? Mhm. So, jetzt habe ich aber nicht richtig verstanden, das sollte im November, war das jetzt, ist das schon raus oder war das Ende November? Nee, dieses neue Buch erscheint Ende November, Anfang Dezember. Ich glaube, es wird Anfang Dezember. Aha. Heißt Jenseits der Scham und ist ein großes Interview. Hella von Sinn interviewt Jürgen Domian. Zu allen Sachen auch, oder? Sehr private Sachen, aber auch sehr allgemeine Sachen und gesellschaftliche Sachen, aber auch sehr private. Und in dem Buch befinden sich 13 Protokolle von sehr markanten Gesprächen hier aus der Sendung. Also da haben wir das dann protokolliert, dokumentiert. Und wie stark ist das Buch jetzt von der Seitenzahl her? Ich glaube 160 Seiten in etwa. Oh, das ist schön. Ja. Das wird wieder verschlungen bei uns. Okay. Ich bin ja so ein Nachzügler in Sachen Unglücke von gestern. Ja. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich war 16, 17 Jahre alt, bin jetzt mittlerweile 37. Ja. Zwar in meiner Lehrzeit, war die letzte Schicht in der Woche auf dem Freitag, also ich habe im Bergbau gelernt, sind wir abends in eine Kneipe gegangen, feuchtfröhlich eingetrunken, morgens um 5, 6 Uhr wieder aus der Kneipe raus, schnell nach Hause gegangen, meine Butterbrote eingepackt und dann Richtung Arbeit. Runtergefahren in die Grube, damit ich den ganzen Alkohol ausschwitzt, man locht wie ein Tier. Jetzt musst du vorstellen, haben wir eine Streckenerweiterung gemacht. Jetzt stand ich oben auf so einer Art Bühne aus ungefähr 5 cm starken Eichenbohlen. Was heißt die Streckenerweiterung? Alte Strecken, die werden, ja, wie soll ich das jetzt einen erklären, der nicht auf Zeche war? Die meisten von uns waren nicht auf Zeche. Das alte Gestein wurde mit dem Abbauhammer. Ich sag das jetzt mal für Leute, die es nicht verstehen. Also mit dem Abbauhammer wurde das alte Gestein weggehauen und dann wurden neue Stempel gezogen. Dann kamen da Bleche vor und hinter diese Bleche wurden dann die alten Steine wieder hintergepackt. Also ich sag mal, die wurde die Strecke dann von 4 Meter auf 5 Meter erweitert. Ja, das haben wir verstanden, ja. Und jetzt stand ich oben auf dieser Bühne, war oben zugange gewesen mit dem Abbauhammer. Auf einmal unten mein Meister immer mit der Lampe am Drehen. Ich denke, was will der blöde Ochse von mir? Jetzt bist du schon am Arbeiten, der meckert er auch. Und was ich nicht gemerkt habe, hinter mir hat es gerieselt. Und da ist eine bestimmte Gesteinsart, die waren vor. So, und er dann am Luftschlauch gezogen und ich die 2 Meter, 5 oder 3 Meter, was das waren, die Bühne runtergeflogen. Und ich habe keine 10 Sekunden unten auf der Erde gelegen. Da kamen ungefähr 20 Tonnen Gestein runter. Und natürlich diese 5 cm starken Eichenbohlen geknackt wie Streichholz. So, das war das Erste. Stunde später kam uns ein Steiger. Weißt du, was ein Steiger ist? Das ist eine Art Vorarbeiter, ne? Ja, das ist ein bisschen höher schon. Ja, und kam dann an und sagte, pass mal auf Jungs, ihr dürft nächste Woche Mittagsschicht machen. Ja. Und dann haben wir uns als Lehrlinge natürlich gefühlt wie die Großen, weil Lehrlinge dürfen ja normalerweise keinen Mittagdienst machen. Aber mal, bei denen, was jetzt da runtergefallen ist, da ist niemand verletzt worden bei? Nein. Nein. Das Schlimmste kommt ja noch. Und dann kam der an und sagte, was von Mittagsschicht. Wir haben uns alle gefreut, weil als Lehrling durfte man von 12 bis 8 Mittagsschicht machen. Und Stunde vor Feierabend kommt er an und sagte, passt mal auf, ist doch abgeblasen worden, ihr kommt ganz normal auf Frühschicht. Gut. Wir dann den Montag auch wieder auf Frühschicht angefangen. Und dann sind wir kurz nach 13 Uhr sind wir wieder von unserer Baustelle abgehauen Richtung Schacht. Also Feierabend. Und auf dem Weg zum Schacht haben wir auf einmal einen Knall gehört. Und wir haben uns weiter nichts mehr gedacht, weil unter Tage wird ja auch gesprengt. Ja. Und als wir dann oben waren, also anderen Morgen, Richtung Arbeit wieder, ich gucke, ich denke, irgendwas stimmt oder nicht. Am Förderturm die Fahne auf Halbmast gesetzt. Ich erst mal nachgefragt, ich sag, was war da los? Und der Steiger total aufgeregt, sagt er, pass mal auf, Jungs, da wo ihr gestern arbeiten solltet, hat es eine Explosion gegeben, alle tot. Ah ja. Wie viele Leute? 7. 7 Leute? Ja. 7 Leute tot. Und der Jüngste, der war gerade eine Woche aus seiner Lehre raus. Das heißt, du bist dem auch haarscharf entronnen, ne? Auch, ja, ganz knapp. Praktisch um eine Stunde oder so. Und kanntest du die Kollegen, die ums Leben gekommen sind? Einen kannte ich nur vom Sehen. Und das Schlimmste war, die haben eine Woche, glaube ich, ungefähr, ja, ein Ausbilder von uns, der war auch in der Grubenwehr, die haben das hinterher erzählt und ich habe auch teilweise nur was gesehen. Eine Woche haben die ungefähr gebraucht, bis sie die gefunden hatten. Weiß man, wie das genau passiert ist oder warum das passiert ist? Ja, heißer Funke. Zwar hat sich da Methangas irgendwo raus. Und unter Tage sind ja, man nennt das Wetterführung. so Riesenventilatoren, die Frischluft. Und dadurch ist das dann, ist es dann passiert. Wir hatten ja gestern einige dieser Geschichten, auch dieses Zugunglück gestern. Da fühlt man, das ist wahrscheinlich auch ein positiv und negativer Schock, ne? Wenn man sowas mitmacht. Ja, vor allen Dingen, als ich die dann, das war auch wieder ein Zufall, als wir Feierabend hatten, da mussten die von der Sanitätsstation, kamen die raus und gingen dann Richtung, wir haben so eine Art Gesundheitshaus gehabt. Mhm. Gingen die dahin, da wurden die im Keller aufgebahrt. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, wie sie einen rausgetragen hatten, aus dem Tuch drüber, der war vielleicht noch einen Meter groß. Und da fehlte der ganze Kopf. Mhm. Also das sind Sachen, die vergisst man nie. Die wirst du im Leben nicht vergessen. Niemals, ja. Und die habe ich auch so kaum noch, also kaum einer erzählt. Mhm. Das ist der totale Wahnsinn. Mhm. Manchmal, das ist jetzt, wie lange ist das her, sagtest du? 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Und so präsent noch in der Erinnerung, ja. Aber dir geht's gut und du hast Glück gehabt. Mir geht's gut. Das ist wunderbar. Ich hoffe, es geht dir noch lange gut, lieber Ralf. Ja, will ich auch hoffen. Schönen Gruß zu Hause, in der Familie. Jürgen, alles Gute. Alles Gute. Und sag deinem Programmdirektor Bescheid. Dem sage ich Bescheid, den rufe ich gleich mal an, der pennt wahrscheinlich schon. Gut, ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ja, tschüss. Jetzt ist Ingo dran und Ingo ist 35. Hallo Domian. Ja, Ingo. Hier ist der Ingo im LKW in Brüssel. Ingo in Brüssel? Ja, hier ist spiegelglatt, 10 cm Schnee auf der Straße. Wie, in Brüssel? Kannst du uns im LKW hören? Ich habe doch ein Mobiltelefon. Ja klar, das funktioniert noch. Das ist ja schrill. Das ist ja schrill. Wie, in Brüssel liegt Schnee? Ja, also es ist Wahnsinn hier. Spiegelglatt und ich fahre mit 50 im sechsten Gang und komme kaum noch voran. Wie ist die Situation sonst so auf der Straße? Schlimm. Schlimm. Also wenn ich nicht unbedingt müsste, dass ich zum Flughafen müsste, was abholen, würde ich stehen bleiben. Ja. Nur ich habe doch Verträge, wenn ich da nicht auftauche, gebe ich Ärger. Wann musst du denn am Flughafen sein? Um 2 Uhr. Um 2 Uhr, ist nicht mehr lange hin. Ja, deswegen, ne? Meinst du, du schaffst es? Ich versuche es, mein Bestes, Domian, weil die Leute verlassen sich auf mich. Ja, klar. Die ersten LKWs haben wir schon mit warmen Blinker an den Böschungen gesehen. Hey, ja. Wenn du am Flughafen warst, musst du dann wieder sofort zurückfahren? Ich muss Opelwagen Bochum anliefern, bis 6 Uhr morgen früh. Das heißt, du bist die ganze Nacht unterwegs noch? Und die Straßenverhältnisse werden sich bestimmt nicht bessern, ne, bei dem Wetter. Ja, deswegen, ich werde nachher bei TNT anrufen, wenn das noch schlimmer wird. Ja. Dass ich stehen bleibe, weil ich fahre mich nicht für andere Menschen tot. Ja, das sehe ich. Das ist der Sinn der Sache. Ja. Wie sind deine Erfahrungen denn bisher so gewesen bei solchen Straßenverhältnissen? Bist du schon lange LKW-Fahrer? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, dann kennst du dich aus. Ja. Also du kannst schon einschätzen, so bis hierhin und nicht weiter. Genau, wenn ich dann sage Ende, dann ist wirklich Ende. Mhm. Also das kann heute Nacht durchaus passieren noch bei dir. Ja, das denke ich mal, weil hier steht wirklich alles. Ja, dann muss der Chef auch Verständnis dafür haben. Ja, das denke ich auch. Und wenn ich da auch wirklich, der weiß ganz genau, wenn ich anrufe und sage, hör mal, Detlef, es geht nicht mehr, dann versteht er das auch. Mhm. Aber ich möchte gern bis zum Flughafen, dass ich die Ware im Auto habe. Ja, ist klar. Und wenn dann hier, du musst dir das angucken, Domian. Die LKWs kreuz und quer hier. Ja, ja. Auf also, der anderen Seite sind wir schon ineinander gebummt. Wir wollen dich jetzt nicht weiter ablenken durch das Telefonieren. Ich wünsche dir, dass du gut ankommst und auch gut und gesund wieder zurück nach Hause kommst. Und wir grüßen mal bei der Gelegenheit alle Leute, die im Moment im Stau irgendwo hängen. Leute, fahrt bloß vorsichtig oder lasst das Auto stehen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, das denke ich auch. Ja. Wir haben gar nicht über mein Problem gesprochen. Ach, du hast doch ein bestimmtes Thema gehabt. Ich dachte, du wolltest mir erzählen, dass du mit dem Auto unterwegs bist. Ja, dann sprich es an, ja klar. Ja, das auch. Domian, es geht ganz einfach, ich mache immer einen Fehler. Also ich gehe am Wochenende gerne weg mit meinen Kumpels. Ja. Ich bin 35 Jahre alt. Ja. Ich habe die Frau des Lebens noch nicht gefunden. Ich lerne immer nur so Mädels kennen, da kannst du dich am Wochenende mit vergnügen. Ja. Aber ich wollte dich eigentlich so als Mensch fragen, was mache ich falsch? Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr präzise Frage, die ich so auf Anhieb gar nicht jetzt auch so schnell beantworten kann. Du hast noch nicht die Frau des Lebens gefunden, mit 35 Jahren. Ja, meine Geschwister, ich habe 3 Schwestern, sind alle verheiratet, glücklich. Ja. Gab ich lebe immer noch allein und kriege immer von meiner Mama, wenn ich da zum Besuch komme. Gab es denn schon mal eine richtig große Liebe? Dreimal. Dreimal? Ja. Na, aber immerhin, ne? Und wie lange haben die jeweils gehalten? Mehrere Jahre. Die erste große Liebe war 7 Jahre, da habe ich schon ein kleines Kind mit. Ja, vielleicht war das ja schon mal auch für eine Weile zumindest die Frau des Lebens für dich. Ja, nur das hat von deren Eltern und so nicht geklappt, ne? Aber 7 Jahre ist ja schon mal eine tolle Zeit. Ja, ne? Also ich fände es viel schlimmer, wenn du mir jetzt geantwortet hättest, ich war noch nie wirklich richtig verliebt. Doch, 3 Mal schon. Ja, siehst du, also dann bin ich ganz hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass da auch noch wieder was zum 4. Mal passiert bei dir. Also auch wenn ich in die Disco gehe oder so, ich werde auch immer angesprochen und so, hallo und bla bla bla, bla und dann könntest du mit denen notfalls nach Hause gehen. Das ist aber nicht meine Welt. So, nee. Ich möchte jemanden haben, wo man sich anlehnt, wenn man nach Hause kommt. Ist mir klar, aber die schneiden nun mal nicht ins Haus, ne? Ja, da muss man. Ich eigentlich, dass du mir irgendwie helfen kannst. Nein, kann ich nicht. Ich kann dir nur sagen, du musst geduldig sein. Geduldig sein. Wie lange liegt denn jetzt diese letzte Liebe zurück? Die letzte große Liebe war letztes Jahr im Februar, wo mein bester Freund, vor zwei Jahren. Mein bester Freund tödlich verunglückt. Ja. Und wir haben uns beide selbstständig gemacht. Mhm. Dem ist ein alter Opa in der Kurve entgegengekommen, war der Dicke, also ich sag mal Dicke, habe ich zu dem gesagt, der ist da gestorben. Ich glaube, ist ein Massenunfall passiert. Mhm. Gerade geht alles vor mir. Ja. Ja, und seitdem bin ich auch dann solo und habe immer nur so ab und zu mal so eine Wochenbeziehung kennengelernt. Also Ingo, ich will dir sagen, ich habe auch schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich 4-5 Jahre alleine war oder gesucht habe. Und es hat dann auch wieder geklappt. Also ich kann dich nur ermutigen, weiterzusuchen und die richtige tolle vierte Frau wird schon kommen. Ja? Gut, Domian. Also geh geduldig ran, aber jetzt ist mir erstmal ganz wichtig, dass du gesund wieder nach Hause kommst und heil. Konzentrier dich jetzt auf den Straßenverkehr und wir verabschieden uns jetzt. Danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Tschö. Susanne, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Susanne. Du bist nicht auf der Straße im Moment. Nee, ich bin zu Hause. Das klingt auch ganz ruhig im Hintergrund. Ja. Was ist dein Thema? Ja, ich bin also seit 6 Jahren jetzt ziemlich schwer herzkrank. Und es gibt halt nichts mehr, was man jetzt noch machen kann. Seit 6 Jahren schon? Ja. Du bist jetzt 23 erst. Ja. Und ja, haben halt gesagt, das letzte ist nur noch Transplantation. Mhm. Und das möchte ich halt nicht. Was ist das für eine Herzkrankheit? Ja, es sind verschiedene Sachen. Also ich habe erst einen Bypass bekommen und dann war die Herzklappe kaputt. Die ist dann noch ausgewechselt worden und jetzt letzten Endes ist der Sinusknoten kaputt, der Vorknoten ist kaputt, also die Erregungsleitung ist lahmgelegt und wie ist denn das möglich bei einem so jungen Menschen? Eigentlich hört man so das, also habe ich bisher nur gehört, bei etwas älteren Leuten. Ja, das weiß ja keiner so genau. Also manche sagen, es könnte sein, weil ich halt extrem Sport gemacht habe, schon von klein an. Mhm. Und vielleicht auch angeboren, also es ist, steht im Raum. Mhm. Wie machen sich die Beschwerden deutlich? Du hast vermutlich starke Beschwerden. Ja, also erstmal Schmerzen, überhaupt null Belastung, kein Stress. Mhm. Und ja, ständig Kollapse, dann auch mit letzter Zeit 2 Herzstillständen und dann eben ja ständig Krankenhaus, Intensivstationen. Wie viel Mal bist du operiert worden schon? 3-mal. 3-mal schon. Mhm. So eine Bypass-Operation ist ja nur auch unangenehm und schlimm, ne? Ja, ziemlich heftig. Ja. Kriegst du auch starke Medikamente? Ja, teilweise, weil ich vertrage sie sehr schlecht. Teilweise bin ich auch schon resistent. Hast du jetzt im Moment auch starke Schmerzen? Es geht eigentlich. Also dann wirklich im Herzbereich? Oder ja, es strahlt teilweise auch aus. Ja. Heißt das auch, dass du im Prinzip gar nichts machen kannst, dass du sehr viel zu Hause bist? Ja, also im Grunde schon. Also ich gehe zwar noch zur Schule, also zumindest wieder zur Schule, weil ich musste meine Lehre deswegen abbrechen. Da habe ich mir gesagt, ja, mache ich vielleicht noch was draus und gehe wieder zur Schule, mache mein Fachabi noch. Und jetzt die letzten 3 Wochen ging es aber gar nicht. Ja, und da fehlt mir natürlich dann auch einiges. Ja. Was für eine Lehre hast du angefangen? Im Einzelhandel. Einzelhandel. Mhm. Hast du gerade gesagt, dass du sehr viel Sport getrieben hast früher? Extremsport. Was war das? Also erstmal Leichtathletik, Kurzstrecke. Mit welchem Alter hast du angefangen? Mit 8. Mit 8 Jahren. Ja, dann kam Sport, Tennis, Tischtennis, Basketball im Verein. Mhm. Also eigentlich alles Mögliche. Und wenn ich halt nicht im Verein war, dann habe ich so auf der Straße gespielt. Wie kam das, dass du so früh schon in dieses Metier so angekommen bist? Ich war nie besonders gut in der Schule und da habe ich mir irgendwo dann den Ausgleich gesucht. Wolltest du das oder haben deine Eltern dich da mehr so... Nee, das wollte ich schon selber. Das wolltest du selbst, ja. Das war halt so, da war ich halt immer gut und da konnte ich wenigstens mal mich dann halt ein bisschen ausleben. Lebst du jetzt im Moment allein oder bei deinen Eltern? Bei meinen Eltern. Bei den Eltern, ja. Das Problem ist auch, dass meine Eltern so gut wie nichts wissen seit meinem 18. Lebensjahr. Wie, so gut nichts wissen? Die wüssten nichts von den OPs und... Die wissen nichts von den OPs und nichts von der Krankheit? Nee. Ja, aber was erzählst du denen denn, wenn du im Krankenhaus bist? Ja, dass ich zu meinem Bruder fahre oder sowas in der Art. Mein Bruder ist eingeweiht. Aber warum dürfen die das denn nicht wissen? Ja, weil es hat ziemlich Stress gegeben, weil meine Eltern halt der Meinung waren, ich wäre selbst dran schuld. Sie hätten mir immer gesagt, ich wäre zu dünn, ich würde zu viel Sport machen. Also sie haben die Anfänge der Krankheit mitbekommen? Ja, ja. Und sie haben die Vorwürfe gemacht. Ja. Und dann hast du hast 3 Operationen jetzt hinter dir. Ja. Mit Intensivstationen. Ja. Und das alles heimlich, das wissen die Eltern nicht? Nee. Aber versuchen die dich dann nicht mal anzurufen? Ja, das ist vorgekommen, aber meine Schwägerin hat dann halt gesagt, ach ja, die ist gerade mit dem Kleinen draußen oder... Das sind doch dann wochenlange Aufenthalte unter Umständen im Krankenhaus, ne? Ja, ich habe es eigentlich mal relativ kurz gehalten. Also sobald es mir eigentlich wieder besser ging, habe ich gesagt, so, jetzt will ich nach Hause. Ich habe dann auch keine Reha mitgemacht und nichts. Das ist doch Wahnsinn, Susanne. Das ist doch Wahnsinn. Meinst du, dass deine Eltern wirklich, auch wenn sie kapieren würden, wie ernst es um dich steht, abweisend reagieren würden? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt zuletzt noch versucht, wo ich das letzte Mal in der Herzklinik war. Das wussten sie. Ich habe zwar nicht genau gesagt, worum es geht, aber ich habe es halt nochmal versucht. Und dann kam wieder die Sache, ja, jetzt kannst du nicht in die Schule gehen und siehst du, das hast du jetzt davon und hättest du mal früher gehört. Und auch so im Haushalt, zu Hause, kaschierst du das alles? Also deine Mutter sieht nie, dass du Narben hast an der Brust? Nee. Die kriegt nicht mit, dass du starke Medikamente nimmst? Nee. Gar nichts? Nee. Ja, meine Eltern sind auch berufstätig, also von daher auch selten zu Hause. Ja. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch vier ältere Brüder. Noch vier ältere Brüder? Ja. Aber ist es nur ein Bruder eingeweiht? Ja. Wie ist denn eigentlich so das Verhältnis zu deinen Eltern? An sich so ganz gut. Eigentlich ganz gut? Ja. Ist halt nur das Thema, da geht es immer wieder... aufeinander. Also Susanne, zuerst einmal finde ich, dass du unbedingt deine Eltern einweihen musst. Hm. Wo es so ernst um dich steht, wie du es jetzt beschrieben hast. Also ich hoffe sehr, dass deine Eltern dann aufhören, dir Vorwürfe zu machen, weil da ist ja nun niemandem mehr mit gedient, sondern dass sie wirklich, wenn sie den Ernst der Lage verstehen, dir zur Seite stehen auch und dir helfen und dich unterstützen. Weil das ist für dich, glaube ich, ja auch eine zusätzliche psychische Belastung, diese Geheimniskrämerei. Auch mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dir besser ginge, wenn du zu Hause mit deiner Mutter auch darüber sprechen könntest und einfach mal so auch deinen Kummer rauslassen könntest. Und deine, das ist ja seelisch eine ganz, ganz hohe Belastung für dich. Ja, aber da habe ich eigentlich andere Leute gefunden, die mir da auch irgendwo dann zur Seite stehen. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass es kaum mehr Möglichkeiten gibt, dein Herz zu therapieren. Welche Prognose haben dir denn die Ärzte gegeben? Ja, also das kann von heute auf morgen also jetzt zu Ende sein. Also das kann man jetzt nicht mehr so genau abschätzen. Und das Einzige ist halt eine Transplantation und das will ich nicht. Und warum möchtest du das nicht? Das ist, weiß nicht, man muss ständig mit einer Infektion rechnen. Die Medikamente, diese schweren Medikamente, die einen ja auch unheimlich dann beeinträchtigen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich wollte immer Kinder haben und das ist eigentlich immer mein Ziel gewesen, irgendwann eine Familie zu gründen und das geht halt so nicht. Und da habe ich gesagt, nee, eine Transplantation möchte ich nicht. Dieses bedeutet ja, dass du mit deinem Leben, ja, dass du dabei bist, mit deinem Leben abzuschließen. Habe ich eigentlich schon lange. Ich habe auch schon zwei Selbstmordversuche hinter mir letztes Jahr, nachdem die zweite OP da nicht so ganz geklappt hatte. Und irgendwo war da finito, da wollte ich irgendwo nicht mehr. Du hast gerade gesagt, du kannst es mit anderen Leuten besprechen. Du kannst es mit deinem Bruder besprechen, mit der Schwägerin. Mit wem noch? Ja, mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, die ist auch Krankenschwester. Und der Mann von der hat auch schon drei Bypässe bekommen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Freundin geworden von mir. Und die unterstützt mich da auch, die fährt mich auch sonst wohin, wenn es sein muss. Hast du einen Freund auch? Ja. Und weißt du ja das? Teils. Der weiß es auch nicht richtig. Ja, so nicht wie heftig es im Moment aussieht. Und weiß der denn, oder wusste der, wenn du im Krankenhaus warst? Dass ja, du, ja. Das wusste der. Ja. Mhm. Aber der weiß auch jetzt nicht um den Ernst der Lage. Nee. Warum hast du dem das nicht erzählt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich eher von ihm trennen, als ihm das zu erzählen. Ich denke, das wäre leichter für ihn. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also wenn ich mich in die Lage versetze, dass mein Freund oder meine Freundin so schwer krank wäre, dann würde ich das sehr, sehr, sehr gerne wissen wollen. Und ich finde, dass es auch wichtig ist zu wissen. Und zu einer Liebe gehört das auch dazu, dass man es dann gemeinsam trägt. Und ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht sogar, wenn ich verlassen würde und es irgendwann hinterher erfahren würde. Ja, stimmt. Liebe Susanne, das ist so komplex, was du mir also erzählt hast. Ich möchte, dass du unbedingt jetzt mit meiner Psychologin nochmal sprichst. Du kennst das Verfahren, du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja? Und überleg mal das mit dem Freund, zumindest mit dem Freund, aber mit den Eltern auch. Mhm. Und die Transplantation, ich bin da nicht so informiert, welche Folgeschwierigkeiten entstehen. Ja. Aber eigentlich denke ich schon, dass man, ich möchte dir das nicht einreden, aber dass man vielleicht doch alles unternehmen sollte, um dein Leben zu retten und dass auch du das unternehmen solltest. Ja, ist immer die Frage, unter welchen Voraussetzungen halt. Mhm. Also, hast du dich denn da schon mal gut beraten lassen? Ja, so grob würde ich sagen. Ich meine, ich weiß, worum es geht. Ich habe schon mal ein Referat geschrieben über das Thema für die Schule halt. Und neulich nochmal so einen Filmbericht im Fernsehen gesehen, wo das so dargestellt wurde, als wäre das mittlerweile wirklich schon eine Routine für die Chirurgen. Ja, sicher, von chirurgischer Seite aus ist das sicherlich mittlerweile Routine. Mhm. Aber es ist halt die ganze Nachbehandlung mit diesen Immunsuppressiva, also dass das Immunsystem halt das Herz nicht abstößt. Ja, klar. Aber es liegt in diesem Schritt liegt ja eine Chance zum Leben und auch eine Perspektive. Sollte man diese Chance nicht auch sehen und nutzen? Ja, ist mal die Frage. Wie das dann hinterher aussieht, was man dann für ein Leben noch führen kann oder wie das dann aussieht, weil es wird sicherlich kein normales Leben sein und aber es ist die Frage, wie lange dann noch. Aber es gibt ja Leute, das habe ich in diesem Filmbericht auch gesehen, im ZDF, glaube ich, lief das neulich, wo Patienten dann interviewt wurden, die fast normal danach wieder leben, die sogar berufstätig geworden sind wieder. Ja, sein teilweise. Konnten. Ja, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 7 Jahre, aber wenn man so alt ist wie ich, ist das ja nicht lange, wenn man mit 30 dann auf einmal dann wieder vor der Frage steht, was jetzt. Aber sieh mal, die Medizin nimmt solche riesen Fortschritte im Moment in der Entwicklung. Vielleicht besteht ja für dich dann auch die Chance, wenn das 7 oder 10 Jahre gut geht, dass man dann Methoden und Verfahren entwickelt hat, dass du vielleicht sogar ganz alt werden kannst. Dass man irgendwas Neues entwickelt, um dir auch zu helfen. Mhm. Ja, es ist halt irgendwann, sind halt schon 6 Jahre und irgendwo habe ich auch den Nerv verloren, immer wieder ins Krankenhaus und immer wieder diese Torturen. Mhm. Du bist in keiner psychologischen Betreuung, ne, im Moment? Nee, im Moment nicht. Liebe Susanne, die Sendung geht jetzt zu Ende. Mhm. Du legst auf und die Elke wird dich gleich nochmal anrufen. Ja, ist gut. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Susanne. Ja, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Jeanette Krause und unser Thema morgen Nacht heißt, ich kriege es nicht über die Lippen. Gibt es etwas in eurem Leben, was ihr nicht aussprechen könnt? Dass ihr euch sträubt gegen eine bestimmte Wahrheit, gegen etwas in einer bestimmten Richtung gesehen zu müssen oder sehen zu wollen? Thema morgen Nacht, ich kriege es nicht über die Lippen. Wenn ihr mit mir reden wollt, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und morgen sind wir auch wieder pünktlich im Fernsehen und im Radio sowieso, Punkt 1 Uhr, 1 Live, Domian Talk Radio. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.